denken, ich denk schon an dich. Das ist genug, ja, das ist genug, das ist genug. Manchmal wünschte ich, es gibt dich nicht.